Worbeck von Friedrich von Schiller. Cinna, zweiter Aufzug. Erstens. Der erste Akt zeigte Worbeck in seinem öffentlichen Verhältnis. Jetzt erblickt man ihn in seinem Innern. Die glänzende Hülle fällt, man sieht ihn von den eignen Dienern, welche Margareta ihm zugegeben, vernachlässigt und unwürdig behandelt. Einige zweifeln an seiner Person und verachten ihn deswegen, andere, die an seine Person glauben, begegnen ihm schlecht, weil er arm ist und von der Gnade seiner Anverwandten lebt. Das doppelte Elend eines Betrügers, der die Rolle des Fürsten spielt, und eines wirklichen Prinzen, der ohne Mittel ist, häuft sich auf seinem Haupt zusammen. Er leidet Mangel an dem Notwendigen, er vermisst in seinem fürstlichen Stande sogar das Glück und den Überfluss seines vorigen Privatstandes, aber es gibt ein Herz, das ihm alle diese Leiden versüßt. Zweitens. Adelaide kennt seine eingeschränkte Lage und sucht sie zu verbessern. Ob er gleich das Geschenk ihrer Großmut nicht annimmt, so macht ihn doch der Beweis ihrer Liebe glücklich. Drittens. Ein schlechter Mensch, der ihn in seinem Privatstande gekannt hat, stellt sich ihm dar und erschreckt ihn durch die Kenntnis, die er von seiner wahren Person hat. Er hat das höchste Interesse, ihn zu entfernen, und muss seine Verschwiegenheit erkaufen. Diese und folgende Szene könnten vielleicht in den vierten Akt verlegt werden. Viertens. Lord Hereford findet ihn mit diesem Menschen zusammen und wundert sich über das zudringliche, respektwidrige Betragen dieses Kerls. Er tut Fragen an ihn, die den Worbeck in große Angst setzen. Endlich ist Worbeck dahin gebracht, von Hereford zu borgen. Dieser hat die wenige Achtung, die man dem Sohn seines Königs bezeugt, mit Unwillen bemerkt. Er erklärt sich diese Geringschätzung aus der bedürftigen Lage Richards und dringt desto lebhafter in ihn, seine Landung in England zu beschleunigen. Fünftens. Erich hat einen boshaften Anschlag gegen Worbeck und kommt, ihn auszuführen. Er bringt viele Zeugen mit und affektiert eine große Ehrfurcht gegen Worbeck, den er absichtlich und bis zur Übertreibung Prinz von York nennt. Sechstens. Ein Kerl, von Erich unterrichtet, kommt, sich für seinen Verwandten auszugeben, eine Schuldforderung an Worbeck zu machen, behauptend, dass er diesen als einen Elenden gekannt und ihm Geld geliehen habe. Erich schärft durch seinen Hohn diese Beschimpfung noch mehr, und Worbeck steht einen Augenblick wie vernichtet da. Schnell aber besinnt er sich und setzt dem Erich den Degen auf die Brust, drohend, ihn zu töten, wenn er nicht sogleich den angestellten Streich bekennte. Erich ist ebenso feig als boshaft und gesteht in der Angst alles, was man wissen will. Worbeck ist nun gerechtfertigt, Erich beschimpft, und der Erste geht noch mit Vorteil aus dieser Verlegenheit, weil sein Nebenbuhler sich verächtlich machte. Siebtens. Die Herzogin ist von diesem Vorfall durch Belmont auf der Stelle unterrichtet worden und kommt selbst, die beiden Prinzen miteinander auszusöhnen. Sie will, daß Vorbeck dem Feind seine Hand biete, und da jener sich weigert, so gibt sie ihm zu verstehen, daß sie es so haben wolle. Sie legt einen Nachdruck darauf, daß Erich ein Prinz sei, und läßt den Vorbeck, wiewohl auf eine nur ihm allein bemerkliche Art, seine Abhängigkeit von ihr, seine Nichtigkeit fühlen. Achtens. Ein abenteuerlicher Abgesandter kommt im Namen Eduards von Clarence, um eine Safeguard nach Brüssel zu bitten, damit er sich der Herzogin seiner Tante vorstellen und die Beweise seiner Geburt beibringen dürfe. Er sei aus dem Tower zu London entflohen und komme, seine Ansprüche an den englischen Thron geltend zu machen. Margareta zweifelt keinen Augenblick an der Betrügerei, aber es akkordiert mit ihren Zwecken, sie zu begünstigen. Sie zeigt sich daher geneigt, die Hand zu bieten, aber Vorbeck redet mit Heftigkeit dagegen. Margareta weist ihn auf die ihr eigne gebieterische Art in seine Schranken zurück und lässt ihn fühlen, daß er hier keine Stimme habe. Vorbeck muß schweigen, aber er geht ab mit der Erklärung, daß er es mit diesem Prinzen von Clarence durch das Schwert ausmachen werde. Neuntens. Margareta ist nun mit Belmont allein und bemerkt mit stolzem Unwillen, daß Vorbeck anfange, sich gegen sie etwas herauszunehmen. Sie hat schon längst eine Abneigung gegen ihn gehabt, nun fangen seine Anmaßungen an, ihren Hass zu erregen. Sie findet ihn nicht nur nicht unterwürfig genug, der Betrug selbst, den sie durch ihn spielte, ist ihr lästig, und seine Existenz als York, als ihr Neffe, beschämt ihren Fürstenstolz. Zehntens. In dieser ungünstigen Stimmung findet sie Adelaide, welche in großer Bewegung kommt, sie zu bitten, daß sie von den Bewerbungen des Prinzen von Gotland befreit werden möchte. Adelaide verrät zugleich ihr zärtliches Interesse für Vorbeck und bringt dadurch die schon erzürnte Herzogin noch mehr gegen diesen auf. Sie wird mit Härte von ihr entlassen und erhält den Befehl, an den Letzteren nicht mehr zu denken und jenen als ihren Gemahl anzusehen. Die Hochzeit wird aufs Schnellste beschlossen, und Adelaide sieht sich in der heftigsten Bedrängnis.